Der Bandwurm. Frau Müller ist mit ihrem Jungen zum Arzt gegangen. »Ach, Herr Doktor«, jammert Frau Müller, »mein kleiner Hans macht mir seit einiger Zeit so viele Sorgen. Er ist immer müde und abgespannt, den ganzen Tag macht er ein trauriges Gesicht und das Lachen scheint er völlig verlernt zu haben. Immer wieder habe ich ihn gefragt, »Hansel, fehlt dir etwas? Bist du krank?« Aber der Junge hat immer nur den Kopf geschüttelt und gesagt, »Was soll mir denn fehlen? Hab doch so einen guten Appetit!« »Und da hat er recht, der Hansel. Ich kann Ihnen sagen, Herr Doktor, was der Junge alles zusammen isst. Es ist kaum zu glauben. Er hat oft einen wahren Heißhunger. Gestern Mittag zum Beispiel hat der Junge mehr gegessen als Vater und Mutter zusammen. Und dabei sieht er so elend aus. Herr Doktor, schauen Sie nur sein blasses Gesicht und seine müden Augen an. Da stimmt doch was nicht.« Der Arzt lächelt. »Sie haben schon recht, Frau Müller, da stimmt was nicht. Aber Sie hätten eben mit Ihrem Jungen schon längst zum Arzt gehen müssen. Dann wäre Ihnen und Ihrem Kinde so manches erspart geblieben.« Frau Müller wird verlegen und sucht nach einer Entschuldigung. Aber der Arzt meint, ist schon gut. Dann wendet er sich an den Jungen. »Also, mein lieber Hans, nun werden wir mal nachsehen, was dir fehlt.« Die Untersuchung dauert nur wenige Minuten. »Ist es schlimm, Herr Doktor?« fragt Frau Müller und schaut erschrocken drein. »Nein, aber wenn Sie Ihren Jungen nicht zum Arzt gebracht hätten, hätte es noch schlimm werden können.« »Um Gottes Willen, was hat mein Junge?« Der Arzt verschränkt seine Arme und geht auf Frau Müller zu. »Er hat einen Bandwurm.« »Einen Bandwurm?« stöhnt Frau Müller. »Was ist denn das? Ein Bandwurm ist das...« »Was? Sie haben noch nichts von einem Bandwurm gehört?« Frau Müller bekommt einen roten Kopf. »Gehört habe ich schon davon, aber Näheres darüber weiß ich heute nicht mehr. Bitte, Herr Doktor, erzählen Sie uns doch.« »Aber gern«, sagt der Arzt und lädt Frau Müller und den kleinen Patienten ein, auf dem Sofa Platz zu nehmen. Dann beginnt er. Der Bandwurm ist, wie der Name schon sagt, ein langer, bandförmiger Wurm. Es gibt verschiedene Arten dieser Würmer, ebenso verschieden ist ihre Größe. Manche von ihnen sind sogar mehrere Meter lang. Der Bandwurm hält sich im Darm des Menschen auf und so ein Tier, verehrte Frau Müller, hat auch ihr Sohn Hans im Leibe. Frau Müller ist kreidebleich geworden. »Allmächtiger Himmel, mein Hans hätte einen solchen Wurm? Herr Doktor, das kann ich Ihnen nicht glauben.« Der Arzt lacht.